In meinen Ausführungen habe ich mich sogleich über das, was Spengler den preußischen Sozialismus nannte, ausgelassen. Ich hatte eine Art Wirtschaft und Gesellschaft diesen Typs im Sinn, womit ich den Nationalsozialismus meinte. Oder den nationalen Sozialismus, sozialistisches Preußentum, ein Leben des militärischen Lagers im westgotischen Stil der Kolonie, wo Vorgesetzte und Untergebene aus demselben Topf gespeist wurden, mit der Waffe in einer und dem Pflug in der anderen Hand. Weil Chile sich von da an im Belagerungszustand und aufgezwungenen internationalen Malon, also Indianerüberfall, sowie in dauernder Gefahr vor dem äußeren Feind befinden würde, genau wie die Eroberer zur Zeiten des Arauco-Krieges. Das würde so sein, aus Gründen, die ich nun erklärte. Zu Ende des letzten Krieges waren Engländer und Amerikaner sich über den geografischen Punkt der Invasion Europas nicht einig. Seit dem Ersten Weltkrieg neigte Churchill dem Balkan zu, Roosevelt und Eisenhower hatten sich aber für die Normandie am Atlantik entschlossen. Sie hatten bereits ein Abkommen mit Stalin, dem sie Osteuropa und den Balkan überlassen würden. Als der Krieg zu Ende war, haben die Engländer durch ihre Geheimagenten, unter ihnen Tito, weiter manövriert, dadurch wenigstens die Unabhängigkeit Jugoslawiens erreichend, das nun außerhalb des Eisernen Vorhangs kam und diesseits blieb. Doch gaben sich die Engländer damit nicht zufrieden, weil sie die Grenzen Jugoslawiens und seine schwachen Seiten als Industriemacht kannten. Man benötigte die Tschechoslowakei, die bereits vor dem Kriege entwickelt war. Wer Prag und Wien besitzt, wird Europa haben, hatte schon Goebbels gesagt. Wenn Jugoslawien und die Tschechoslowakei unabhängig vom Sowjetblock waren, würde Rumänien folgen. Der Plan war nicht, sie aus dem ursprünglichen Sozialismus zu entlassen, sondern einen humanen Sozialismus zu schaffen, ein Ausdruck, der Allende so sehr gefiel als Losung, als Ablenkung. Die Engländer hatten seit der Zeit der Ermordung Heydrichs eingeschleuste Agenten in der Tschechoslowakei. So kam es, dass Dubček und sein Prager Frühling erschienen. Ich habe den fesselnden Prozess von Jugoslawien aus verfolgen können und das, was geschehen würde, mit einem Monat Vorsprung meinem Ministerium in Santiago gemeldet. Dieser Bericht nahm von dort denselben Weg wie alle anderen vorausgegangenen. In Jugoslawien hatte Tito rechtzeitig die erforderlichen Schritte eingeleitet und einen internen Putsch ausgelöst, durch welchen die Sowjetfreundlichen wie Rankovic, erster Vizepremier und Minister des Inneren, abgesetzt wurden. Ich habe dies Schritt für Schritt verfolgt und konnte einige englische Agenten kennenlernen, die wie zufällig nach Belgrad gekommen waren. Sie hatten an der Seite Titos am Partisanenkrieg teilgenommen und waren von der englischen Luftwaffe mit Fallschirmen in den Bergen, wo sich die Agenten-Guerilla versteckt hielt, abgesetzt worden. Die Hilfe, die Tito von den Engländern erhielt, war uneingeschränkt. Sie übergaben ihm den serbischen und patriotischen General Mihailovic, seinen Rivalen im Widerstand, damit er sich seiner entledige, ihn erschießend. Dieser General war frankophil, wie viele Serben es sind. Dies ist der Grund, weshalb de Gaulle niemals Tito in Jugoslawien besucht hat, obwohl er offiziell Rumänien, ein weniger wichtiges Nachbarland, besuchte. Als Tito sich in Gefahr einer Invasion durch Stalin in Jugoslawien befand, machte Anthony Eden, der Außenminister Englands, Urlaub an der dalmatinischen Küste und organisierte von dort aus den Balkanpakt zwischen Griechenland, der Türkei und Jugoslawien. Ich lernte einen dieser englischen Agenten kennen, einen Prototypen des britischen Gentleman, einen ehemaligen Oxford-Schüler, und lud ihn zum Essen in meinem Hause ein. Als typischer Geheimagent hatte er eine Flasche Whisky ganz alleine ausgetrunken. Er wollte mich davon überzeugen, dass er nur nach Jugoslawien gekommen sei, um die Archive über den Partisanenkrieg zu durchsuchen, an dem er teilgenommen hatte und, wie gesagt, über den Wäldern Bosniens mit dem Fallschirm abgesprungen war oder so ähnlich. Er würde ein Buch schreiben, weil ihn nur noch die geistigen Dinge interessierten. Zum Beispiel hatte er für den chilenischen Dichter Pablo Nureda den Doktor Honoris Causa der Oxford-Universität erreicht. Den Namen dieses netten und sympathischen, so intellektuellen Agenten habe ich vergessen, habe ihn aber in dem Bericht, den ich an das Ministerium in Santiago gesandt hatte, beschrieben. Er war genau zu dem Zeitpunkt nach Jugoslawien gekommen, als Tito sich von seinem unbequemten pro-sowjetischen Minister und Polizeichef entledigte, der ihm sogar Mikrofone im Schlafzimmer angebracht hatte, wohin er sich manchmal mit Jovanka, seinem Partisanenweib, zurückzog, um über Politik zu reden. Der Prager Frühling war eine über Jahre verbreitete Organisation seit dem Ende des Krieges, an dem auch die Geheimdienste der Juden teilgenommen haben. Wenigstens ein Teil davon, denn der andere kollaborierte mit den Vereinigten Staaten und den Sowjets. Die amerikanischen Geheimdienste waren nicht nur nicht auf Seiten der Engländer tätig, sondern dagegen. Die Vereinigten Staaten respektierten das Jalta-Abkommen. Die Tschechoslowakei gehört den Russen, ist für den russischen Kommunismus bestimmt. Wir wissen um die Ergebnisse dieser Operation. Die Nordamerikaner hatten Brezhnev grünes Licht für die Invasion der Tschechoslowakei gegeben. Dubček versank für immer in die Anonymität, genau wie danach jener andere Agent, Cohn-Bendit, der de Gaulle gestürzt hat, verschwunden ist. So ungefähr lauteten meine Darstellungen. Danach erklärte ich, wie die Russen Einzelheiten des englischen Eingreifens in den Prager Frühling erfuhren, als sie in jene Stadt eindrangen und eine ganze Operation aufbauten, um es ihnen heimzuzahlen, durch die Unterstützung Philbys, den englischen Spion, der nach Russland entkommen konnte und der auch ein Gentleman aus Oxford oder Cambridge war, geeignet, Whisky zu trinken und sich für Dialektik Hegels zu interessieren, doch eigentlich viel mehr für die von Marx. Er wird ihnen geraten haben, obwohl die Sowjets keine Ratschläge brauchen, den Aufruhr in Irland zu schüren, eine Angelegenheit, die auch de Gaulle interessierte und welche die britischen Geheimdienste lahmlegten. Der englische Plan hatte die Schaffung eines menschlichen Sozialismus vorgesehen, mit einem humanen Gesicht im östlichen Europa. Nun gaben ihnen die Sowjets den Schlag zurück mit dem Versuch, ihnen im Westen eine sozialistische Demokratie aufzubauen, einem Marxismus, der durch Wahlen an die Macht käme. So wurde der Eurokommunismus geboren. Man hatte angenommen, dass Frankreich oder Italien die Experimentierfelder dafür sein könnten. Doch durch ein sehr seltsames Ereignis, das von den Sowjets weder vorgesehen noch gewollt war, geschah die Angelegenheit in Chile, in dem hintersten Winkel der Welt und in einer Zone, die die Russen respektieren mussten, weil sie in dem Einflussbereich lag, der den Nordamerikanern zuerkannt worden war. Die Vereinigten Staaten hatten die Tschechoslowakei respektiert. Auf jeden Fall haben die Sowjets mir nichts, dir nichts, wir sahen es bereits, die Frucht genommen, die ihnen in den Schoß gefallen war, und gedachten, alles davon zu verzehren, was ihnen nur gestattet würde. Doch ohne sich große Illusionen zu machen. Die Reise Allendes nach Moskau auf der Suche nach Wirtschaftshilfe und Sicherheiten war ein totaler Misserfolg. Die Russen hatten schon genug mit Kuba. So kam es zum Militärputsch. Ich sagte, meine Herren, wenn man ein Argument suchen müsste, um der internationalen Meinung zu widersprechen, dass dieser Putsch ausschließlich von der CIA ausgelöst wurde, so würde es genügen, die Tatsache herauszustreichen, dass man hier in Chile den sichtbaren Apparat der Kommunistischen Partei zerstört hat. Die Russen würden alles akzeptieren, ebenso die Nordamerikaner, irgendetwas, nur dies nicht. Die Kommunistische Partei Chiles ist gegenüber Moskau eine der treuesten, mit einer langen Tradition, beinahe wie die Kommunistische Partei Frankreichs. Sie hat in allen Lagen die russische Linie unterstützt, während des Einfalles in Ungarn und in der Tschechoslowakei. Dies ist ein viel zu harter Schlag für die Sowjets. Das Geschehen in Chile verändert das gesamte Spiel auf dem Schachbrett der Welt. Auch die Vereinigten Staaten können das Geschehene nicht gutheißen, weil, wie wir in Chile sagen, es zwischen Ochsen kein Hörnerstoßen gibt. Die Großen bekämpfen sich. Sie versetzen sich manchmal sehr harte Schläge, doch sie bringen sich nicht um. Dies ist ihr Kodex, der Kodex dieser Mafia. Hier waren die Nordamerikaner mit dem Ausscheiden Allendes aus der Macht einverstanden, aber nicht mit der Zerschlagung der Kommunistischen Partei, weil das die Lebensinteressen des Feindes betraf, der ja nur dem Schein nach der Feind ist. Deshalb, meine Herren, muss man dem Sturm widerstehen, der über Chile hineinbrechen wird. Die ganze Welt wird gegen uns sein, weil Chile das Spiel auf dem Weltschachbrett und seine Regeln verändert hat. Ich erinnere nicht mehr, ob dies meine genauen Worte waren, aber es waren doch meine Gedanken und die Reihenfolge meiner Darstellung. Ich war mit dem Geschehenen einverstanden, weil ich es den Totengeistern zuschrieb, die das Schicksal unseres Landes leiten. Was man hier stets Jungfrau del Carmen genannt hat und ich den Morgenstern oder Riesen der Anden nenne. Aber die Chilenen nennen den Stern Chiles auch den einsamen Stern. Ich erinnere, dass ich dann von der weißen Verschwörung der Jesuiten und der katholischen Kirche gesprochen habe, meinen Verdacht äußernd, dass es Stalin gelungen sei, die Hierarchie des Vatikans mit jungen Agenten aus den weltlichen Kirchenorden zu unterwandern, auch in Chile, und dass diese heute die Erzbischöfe und Kardinale stellen. Ich endete mit dem Hinweis, dass es nötig sei, um auf der Höhe des Dramas und der entfesselten Furie gegen Chile zu bleiben, eine sofortige internationale Gegenoffensive mit diplomatischen Informationen eingeleitet werden müsste.